Good morning, my dear friend. Guten Morgen, liebe Freunde. Let's go to verse 13 of 1 Corinthians 12. Lasst uns zu Vers 13 von 1. Korinther 12 gehen. For by one spirit we all were immersed and mingled into one single body. Denn durch den einen Geist sind wir alle in einen einzigen Leib eingetaucht und vermischt worden. And no matter our status, whether we are Jews or non-Jews, oppressed or free, we are all privileged to drink deeply of the same Holy Spirit. Und unabhängig von unserem Status, ob wir Juden oder Nicht-Juden sind, ob wir unterdrückt oder frei sind, wir sind alle privilegiert, zutiefst von demselben Heiligen Geist zu trinken. Look, here is a truth that we really need to understand. Hier finden wir eine Wahrheit, die wir wirklich verstehen müssen. And this is something that the Christians have been fighting over for decades. Es ist etwas, worüber sich Christen seit Jahrzehnten streiten. And you know, many have tried to get me to position myself. Und viele haben versucht, mich dazu zu bringen, Stellung zu beziehen. And I think it's a sad subject to fight over. Ich denke, es ist ein trauriges Thema, um darüber zu streiten. And it's the whole subject of the Jewish people. Das Thema ist das jüdische Volk. Look, has God chosen the nation of Israel? Sure. Schau, hat Gott das Volk Israel gewählt? Klar. But what we have to understand is, after Jesus Christ, there's only one body. Doch wir müssen verstehen, dass es nach Jesus Christus nur einen Leib gibt. Jesus does not have two bodies, a Jewish body and a Gentile body. Jesus hat nicht zwei Körper, einen jüdischen und einen nicht-jüdischen Körper. Jesus is not coming back for two brides. He's not a polygamist. Jesus kommt nicht für zwei Bräute zurück. Er ist kein Polygamist. Look how clear Paul is speaking this. Schau mal, wie klar Paulus das sagt. He said, by one spirit, everybody was immersed and mingled into one single body. Denn durch den einen Geist sind wir alle in einen einzigen Leib eingetaucht und vermischt worden. And then it says, no matter what our status, Jews or non-Jews, oppressed or free. Und dann sagt er weiter, und unabhängig von unserem Status, ob wir Juden oder Nicht-Juden sind, ob wir unterdrückt oder frei sind. In Galatians chapter 3, verse 28, Paul says basically the same thing. In Galater 3, Vers 28 sagt Paulus das Gleiche. He says, there is no more Jew and no more Greek. Er sagt, da ist weder Jude noch Grieche. No more male and no more female. Weder Mann noch Frau. No more free and no more slave. Weder Knecht noch Freier. We all one in Christ Jesus. Denn wir sind alle einer in Christus Jesus. So the moment you come into Jesus Christ and into the body of Christ, in dem Moment, in dem du in Jesus und in den Leib Christi kommst, you are all part of the exact same body. Sind wir alle Teil ein und desselben Körpers. Look, today, if Paul would speak to our culture, he would probably say something like this. Würde Paulus heute zu unserer Kultur sprechen, dann würde er vielleicht sagen, he would say, guys, there is no German, no Brazilian, no American. Leute, es gibt nicht mehr Deutsche, Brasilianer oder Amerikaner. We are all one and the same party who we are part of. Wir sind alle ein und derselbe Leib, von dem wir Teil sind. And I think that's the wonderful thing about true Christianity. Und ich denke, das ist das Wunderbare an echtem Christsein. You know, once we understand this, you can go to any country in the world. Sobald du das verstehst, kannst du in jedes Land der Welt gehen. When you meet true Christians who live the life of Christ, und wenn du wahre Christen triffst, die das Leben Christi führen, even you can't communicate well in the language, you feel completely united. Dann fühlst du dich total mit ihnen verbunden, selbst wenn du sprachlich mit ihnen nicht gut kommunizieren kannst. But you know what we've done so many times? Aber weißt du, was wir so oft gemacht haben? We've made our body, I mean talking about the spiritual body of the church. Wir haben unseren Leib, also den geistlichen Körper, die Gemeinde, a cultural thing. Zu einer kulturellen Sache gemacht. So we have the Jewish Christians. Also haben wir die jüdischen Christen. We call them the Messianic Jews. Wir nennen sie messianische Juden. Then we have the Brazilian Christians. Dann haben wir die brasilianischen Christen. Then we have the Swiss Christians. Dann haben wir die Schweizer Christen. But we have to understand that this is contrary to the heart of God. Aber wir müssen verstehen, dass das dem Herzen Gottes widerspricht. You are my brother. It doesn't matter if you have the same skin color as I do. Du bist mein Bruder. Es ist egal, ob du dieselbe Hautfarbe hast wie ich. You know, I've been to India and I've taught in the Indian Bible school several times. Ich war in Indien, weil ich dort einige Male in einer Bibelschule lehrte. And it was shocking to me the divisions in the church there. Und ich war schockiert von den Abgrenzungen in der Gemeinde dort. It was shocking how the caste system is so strong even inside of the church in India. Das Schockierende war, dass das Kastensystem sogar in der Gemeinde Indiens so stark ist. At lunchtime I sat down at the table. Zum Mittagessen setzte ich mich an einen Tisch. With the Bible school students. Mit den Schülern der Bibelschule. And somebody immediately grabbed me and pulled me away. Und jemand packte mich und sofort zog er mich weg. And said, Pastor Reinhard, you cannot sit at this table. Und sagte, Pastor Reinhard, du kannst nicht an diesem Tisch sitzen. I said, why? Ich fragte, warum? He said, because these students are of a lower caste. You can't eat with them. Er sagte, weil diese Schüler zu einer niedrigen Kaste gehören. Du kannst nicht mit ihnen essen. I was so upset. Ich war so aufgebracht. That I actually said, and I will sit right here and I will eat right here. Und ich sagte, ich werde genau hier sitzen und genau hier essen. And not only that, I will serve them lunch. Und nicht nur das, ich werde ihnen das Essen servieren. And it really upset these people. Das hat diese Leute wirklich aufgeregt. But I wanted to upset them. Aber ich wollte sie aufregen. Because I believe Jesus upset the religious people on purpose too. Denn ich glaube, auch Jesus wollte die religiösen Leute aus der Fassung bringen. Think about this. Denk darüber nach. The moment you make a difference like this, you are actually dividing the very body of Jesus Christ. Sobald man solche Unterschiede macht, zerteilt man in Wirklichkeit den Leib Jesu Christi. And that means you're now sinning against Jesus Christ. Und das bedeutet, dass du jetzt gegen Jesus Christus sündigst. There is no Jewish Christians and Austrian Christians and American Christians. There is only a Christian. Es gibt keine jüdischen Christen, österreichische Christen oder amerikanische Christen. Es gibt nur Christen. We have to understand that the moment we are Christians, we literally have been mingled into one single body. Wir müssen verstehen, dass wir in dem Moment, in dem wir Christen wurden, einen einzigen Leib zugemengt wurden. You might not like the other member of your body, but still you're part of the same body. Du magst die anderen Teile dieses Körpers vielleicht nicht, aber trotzdem gehörst du zu demselben Leib. You know, and interesting, he even says oppressed or free, which means slave or free. Interessanterweise heißt es sogar, ob wir unterdrückt oder frei sind, das heißt Sklave oder Freier. Because in their culture, a free and a slave, they would not sit together at the same table to eat. Denn in ihrer Kultur würden Freie und Sklaven niemals zusammen zum Essen am Tisch sitzen. Suddenly, Paul not only says, guys, you need to accept one another and eat with one another. Plötzlich sagt Paulus nicht nur, Leute, ihr müsst einander annehmen und miteinander essen. He did say that in chapter 11. Er sagte das in Kapitel 11. Just one chapter before. Nur ein Kapitel vorher. But here he even said, you are part of one and the very same body. There's no more difference. Aber hier sagt er, ihr seid Teil ein und desselben Leibes. Da ist kein Unterschied mehr. And he said, we all, and I like that, all. Und er sagt, dass wir alle, und ich mag dieses alle, we were privileged to drink deeply of the same Holy Spirit. Dass wir privilegiert sind, tief vom denselben Heiligen Geist zu trinken. So you are listening this anywhere in the world you are. Egal, wo auf der Welt du bist, wenn du das hörst. You're my brother. Du bist mein Bruder. Or my sister. Oder meine Schwester. You're part of the same body that I am. Du bist ein Stück desselben Leibes wie ich. So, as such, you have to accept me as the member that you might like or might not like. Als solche musst du mich als einen Teil annehmen, den du magst oder nicht magst. Once the church begins to function like a body, we will be a great testimony to the world. Sobald die Gemeinde anfängt, wie ein Körper zu funktionieren, werden wir ein großartiges Zeugnis für die Welt sein. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.